alles, was ich mache, sold out. Schreibe Songs für blonde Bitches, so wie No Doubt. Hab den Run wie Lola Ren, Baby rock die Yoga Pants. Sonny Shin, die zwei Bros, warm wie die Boatangs. Renn das Game, als hätte ich ein Spielbrett. Verkauf mehr Backpacks als Eastpak, real rap. Ich bin Gold wie Ginger Ale. Bitches flippen wieder aus, als hätte Zara Winter Sale. Hab da draußen lauter Doubles auf mein Shindy Layback Flow. Steige aus der Zauberkugel, meine Mini Playback Show. Free Shindy, Cop Killer. Born Sinner, Kontostand lässt Anzugträger schwitzen wie ein Börsenstreik. Fick den Hip-Hop-Urban-Preis, Echo für mein Merchandise. Bekomme unmoralische Angebote wie Demi Moore. Bitches, Daddy is auf Daddy Tour. Up in Smoke auf jedem Tourstop. Tourstop, Baby nenn mich Snoop Dogg. Snoop Dogg, Big Pimpin' auf dem Rooftop. Rooftop, es wird easy wie ein Moonwalk. Moonwalk, Moonwalk. Ich bin King of Kings seit meinem ersten Tape. Fick das Tempel recht, ich digge in den Crates. Ihr seid alle meine Schüler, ich bin euer Sensei. Und es wirkt easy so, als wär ich MJ. Mein Leben ist ein Krimi, 13th Street. Polizeifunk, Teamspeak. Lass dein ganzes Label zittern mit nem Retweet. Dein Monatslohn, mein Sweatshirt. Rockstar Fred Durst. Ich hab Brüder ohne gleichen Elternzeit. Patchwork. Bürgermeister Sonny Black schafft Arbeitsplätze so wie Krupp. Denn Rapper haben Schiss und brauchen doppelten Personenschutz. 11 Monate Bewährungsstrafe. Peace an Roos, du Rhesusaffe. Sonny hat den Schlüssel für den Hundezwinger. Offizielle Opferzahlen, niemand kennt die Dunkelziffer. King für die Kanakenkinder, AMG, 8 Zylinder. Ihr seid nur ein paar Witzfiguren, nenn dein Label Axel Springer. Ihr tanzt in euren Videos wie Waldorfschüler. Shindy, Sonny, zwei Bros mit Money wie die Aldi-Brüder. Trüffel auf den Linguine zu dem Lachsfilet. Deine ganze Scheißkarriere war ne Schnapsidee. Up in Smoke auf jedem Tourstop, Tourstop. Baby, nenn mich Snoop Dogg, Snoop Dogg. Big Pimpin' auf dem Rooftop, Rooftop. Es wird easy wie ein Moonwalk, Moonwalk, Moonwalk. Ich bin King of Kings seit meinem ersten Tape. Fick das Tempel recht, ich digge in den Crates. Ihr seid alle meine Schüler, ich bin euer Sensei. Und es wirkt easy so, als wär ich MJ. Moonwalk.